أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht Arabisch und Deutsch. Ich vergesse. Ich rede erstmal auf Arabisch, dann braucht man ein bisschen Geduld zu zeigen und dann, inshallah, rede ich auf Deutsch und versuchen wir weiter, barakallahu fikum, mit Riyad, As-Salihin, das wird Gärten der Tugenden zu erklären. Und wir waren bei Kapitel Nummer 4, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit, da hat man gesagt, auch Aufrichtigkeit. درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيكم وسنتابع في هذا الدرس من كتاب رياض الصالحين. طيب، كنا قد وصلنا إلى باب الصدق، والصدق كما ذكرنا هو أن يطابق الخبر الواقع، أن يطابق الخبر الواقع. فإذا سألتك في أي يوم نحن، وقلت مثلا نحن في يوم الجمعة واليوم ليس جمعة، هذا كذب. أما الصدق أن يطابق الخبر الواقع سواء باللسان أو بالأركان. أما باللسان فأن عندما تتكلم أن يطابق الكلام الواقع، وبالأركان هو أن يطابق العمل ما تبطنه. من عندك شيء في باطنك فيطابق عملك ما في الباطن. ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، هذا تكلمنا عليه، أنها كانت في أولئك الذين خلفوا، وتكون أيضا مع الصادقين أي مع المؤمنين المتقين. والله سبحانه وتعالى أعد للصادقين والصادقات جنات. لماذا؟ لأنهم صدقوا الله سبحانه وتعالى ولم يكذبوا. وقال تعالى كذلك: فلو صدقوا الله لكان خيرا له. وتكلمنا المرة الأخيرة عن حديث ابن مسعود رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي رواية: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. هذا تكلمنا عليه بارك الله فيكم المرة السابقة، وقلنا أن البر هو الخير، هو الخير. والإنسان يصدق ويصدق ويتحرى الصدق فيكون في درجة يكتب عند الله من الصادقين من الصديقين، وهذه درجة عظيمة لأنها المرتبة، مرتبة بعد مرتبة الأنبياء في الخلق، هي مرتبة الصديقية. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصدق يكون في كل الأمور، سواء في المعاملات وسواء في الكلام وسواء في الأعمال. وأعظم الصدق هو أن يصدق الفعل ما في القلب وأن يطابق الخبر الواقع. أما الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الكذب، لأن الإنسان إذا كذب، الكذب طبعا من صفات المنافقين، طبعا مو لأن الإنسان يكذب صار منافق، وإنما من صفات المنافق. فالإنسان المؤمن أصلا لا يكذب، فالإنسان إذا كذب فإنه يفجر، والفجور هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيخرج عن طوره ويخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وينغمس في المعاصي، ينغمس في المعاصي. فالرجل إذا كذب وتحرى الكذب فالله سبحانه وتعالى يكتبه من الكذابين. والكذب لا يجوز حتى مزاحا، الكذب لا يجوز حتى مزاحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. والحديث حسن عند الترمذي وأبو داود والإمام أحمد. فالكذب كله حرام، سواء مزاحا أو في غير المزاح. لذلك بارك الله فيكم، ينتبه الإنسان أنه يكون دائما صادق، والصدق أنجى من الكذب. واليوم إن شاء الله سنتابع الحديث الذي بعده بإذن الله تعالى. Wir haben schon angefangen mit diesem Buch Riyad al-Salihin. Ein Buch, in dem der Autor al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala verschiedene Hadithe gesammelt hat, und er hat über verschiedene Themen gesprochen, die wichtig sind für uns Muslime. Wir haben schon vier Kapitel angefangen. Wir haben erstmal Kapitel An-Niyya, und dann haben wir über As-Sabr gesprochen, und zuletzt haben wir über As-Sidq gesprochen. Und natürlich, wir machen weiter mit diesem. Alaikum Salam. As-Sidq ist die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Und das haben wir schon erklärt, diese Ayah. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und die wahrhaften Männer und die wahrhaften Frauen. Und zuletzt, das ist ein Stück von der Ayah: Allah hat ihnen Vergebung und einen gewaltigen Lohn verheißen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im sinngemäß übersetzt: Dann wäre es am besten für sie, wenn sie sich vor Allah aufrichtig einsetzen, das wäre, wenn sie wahrhaftig wären und wenn sie die Wahrheit gesagt haben. Er hat Beweise, dass der Muslim wahrhaftig bleibt und dass er die Wahrheit sagt, und der Muslim darf nicht lügen. Lügen ist eine große Sünde in unserer Religion, und eigentlich ein gläubiger Muslim meidet das Lügen und verlässt das Lügen und versucht niemals zu lügen, sondern der Muslim versucht immer, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn jemand versucht dann oder anfängt zu lügen, das ist sehr schlimm. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Al-birr, das ist al-khayr. Das heißt, Wahrhaftigkeit führt auf den Weg der Tugend. Tugend, was wird Tugend hier? Das bedeutet Vermehrung von Guten, dass man viel Gutes tut. Und die Tugend führt zum Paradies. Ein Mensch, der die Wahrheit spricht, wird von Allah Siddiq genannt. Das ist falsche Übersetzung, wie ich schon gesagt habe. Ich empfehle nicht mit diesem Buch, mit der Übersetzung. Das heißt, er wird bei Allah als Siddiq geschrieben. Und ein Mensch versucht zu lügen und lügt. Und das Lügen, der Mensch lügt und versucht zu lügen Und das bedeutet, als ob er sucht, wie er lügen kann. Und diese Person wird, wal'iyadu billah, als Lügner bei Allah geschrieben, und die Lügner, die werden ihre Strafe am letzten Tag bekommen. Deshalb ist Lügen sehr schlimme Sünde, was wir hier in unserer Religion haben. Und ein Moslem darf eigentlich nicht lügen. Ein Moslem musste eigentlich die Wahrheit immer sagen, wenn das auch schwer ist. Wenn das auch schwer ist. Aber die Wahrheit zu sagen, ist Rettung für einen Gläubigen. Was bedeutet dieses Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Al-Bukhari und Muslim, die sind Hadith-Sammlungen. Und die Hadithe, die da drin sind, die sind sahih, die sind authentisch. Das heißt, die sind unsere Religion. Das heißt, wenn man wahrhaftig ist, dann wird man Tugend sein. Da wird man viel Gutes tun. Aber wenn man lügt, dann wird man Übeltäter werden. Da wird man Sünden begehen. Weil eine Lüge die andere Lüge ziehen wird. Und da kann man nicht mehr am Ende diese Tür zumachen. Also wenn du eine Tür aufmachst, Lügen ist so. Wenn du eine Tür, angenommen, du hast Tür. Und diese Tür, das ist nicht nur ein Türblatt, sondern die sind 5, 6 zusammen. Und wenn du eine aufmachst mit Lügen, dann kannst du das nicht mehr zumachen. Dann machst du auch den zweiten, den dritten, den vierten und so weiter. Am Ende hast du die ganze Tür aufgemacht und du kannst das nicht mehr rückgängig machen, weil du dich schämen wirst vor den Leuten. Zweitens, du kannst den Leuten nicht mehr sagen, ich habe gelogen. Deshalb der Muslim versucht in seinem Leben immer die Wahrheit zu sagen. Und Wahrheit, barakallahu fikum, ist eine tugendhafte Eigenschaft, ein Khair-Eigenschaft. Aber Lügen ist eine schlechte Eigenschaft für einen Muslim. Und leider, wie das heute geworden ist, auf der ganzen Welt, leider auch bei den Muslimen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn man die Wahrheit sagt und wahrhaftig ist, dann wird bei Allah subhanahu wa ta'ala Al-Siddiq. Das heißt, Siddiq ist derjenige, der immer die Wahrheit sagt und annimmt. Wenn man ihm die Wahrheit sagt, nimmt er an. Und wenn er spricht oder etwas tut, dann tut er wahrhaftig, aufrichtig und sagt immer die Wahrheit. Wenn man aber immer lügt, wird als Lügner beschrieben und das ist sehr schlimm in diesem Zusammenhang. Aber der Hadith الثاني وهو رقم 56 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال أي عن الحسن وأبيه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة أو ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح في رواية يريبك وفي رواية يريبك والإثنان والروايتان صحيحتان قوله يريبك أو يريبك هو بفتح الياء وضمها يعني لما تقول يريبك أو يريبك ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه اترك الأمر الذي تشك فيه ولو كان في الحلال واعدل إلى الأمر الذي لا تشك فيه حتى ما تقع في الحرام أي اترك الذي تشك فيه ولا تطمئن إليه إلى الشيء الذي لا شك فيه وتطمئن إليه وهذا الحديث حديث جامع بل بعض أهل العلم ذكر أنه من أصول الإسلام، من الأصول التي يبنى عليها هذا الدين، كما ذكرنا أكثر من مرة. قلنا أهل العلم ذكروا أن أصول الإسلام، الإمام أحمد مثلا قال الإسلام مبني على حديثين: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى أن الإمام أحمد ذكر أن الإسلام مبني على 4 أحاديث، والترمذي ذكر هذا الأمر وغيره من أهل العلم. ومن أقوال أهل العلم أن الإسلام مبني على 4 أحاديث، وذكر 4 أحاديث، وذكروا هذا الحديث منها: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو حديث الحسن رضوان الله عليه الصبت، يعني صبت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. وأهل العلم سلكوا مسلكا في هذا الحديث بالنسبة لأبواب الفقه، لأن هذا الحديث فيه خير عظيم، وناقشوا هذا الحديث في أبواب عديدة، مثل أبواب الغسل وأبواب الصلاة وغير ذلك من الأمور. ولكن بالنسبة لنا نحن نتكلم هنا عن مسألة الصدق طمأنينة، يعني الشاهد في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. فالصدق لا يندم صاحبه، لا يندم صاحبه عليه أبدا، ولا يقول ليتني وليت، لأن الصدق منجاة، والصادقون ينجيهم الله بصدقهم، والصادق مطمئن دائما لا يتأسف على شيء. أما الكذب فهو ريبة، الكذب يجعلك تشك في قلبك دائما، تشك، عندك شك في الأمور. أما الصدق ما عندك شك، لأنه طمأنينة، يطمئن قلبك لأنك تعرف أنك صادق في هذا الأمر الذي تفعله. أما إذا كان الإنسان عنده شيء من الكذب فهو يشعر في داخله، هو أمام الناس قد ما يشعر بشيء ولا يظهر شيء، ولكن في داخله هو يشعر أنه في شيء، لأنه يشعر أنه ما يقول الحق، ويشعر أنه غير هذا الحق، فيكون عنده خوف أنه هل صدقني الناس أم لم يصدقني، فيرتاب هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولذلك يعني تجد أن الذي عنده ريبة أو ريبة من الناس أو خوف من الناس أو شك في الناس، تجده أن كلامه يكون دائما متناقض، ويكون كلامه واضح. أما الصادق فما عنده هذا الأمر، لأنه مطمئن الصدر ومطمئن القلب. فذلك الحديث أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ندع الكذبة أو الأمر المشكوك فيه إلى الأمر الذي لا شك فيه ولا كذب فيه، أن ندعه إلى الذي لا يريبنا. وأنا بارك الله فيكم، كما ذكرت في كثير من الأمور، وخاصة في المسائل الحياتية وفي المعاملات، فالمؤمن الصادق يترك الأمر، الذي فيه شك. يعني الآن أمر فيه شك، ماذا تفعل فيه؟ تدعه لله سبحانه وتعالى. انتبه يا أخي بارك الله فيك، الأمر الذي فيه شك ما يجوز لك أن تحرمه لمجرد الشك. أمر فيه شك ما يجوز لك أن تحرمه، وإنما الأمر المشكوك فيه إما أن ترده إلى أصله، شكيت في أمر ترده إلى الأصل، فإذا كان أصله حرام تترك، أو أن تتورع، الورع هو زيادة التقوى فتترك هذا الأمر، أو أنك تتركه لكي لا تقع فيه. والأمر الثالث هو أن تقول باعتبار أن الأمر حلال وما فيه دليل واضح على تحريمه فأنا أخذ به. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام. نحن انقلبت الآية عندنا اليوم، نترك 19 الحلال حتى نقع في الحرام، فنسأل الله السلام. ولكن الشاهد من هذا الباب لما نتكلم عن الصدق هو مسألة الصدق نفسه بارك الله فيكم، أنه طمأنينة ليس فيه قلق، طمأنينة ليس فيه قلق، وإنما الكذب فيه ريبة وفيه شك، والمرتاب يخاف الناس ويشك أنهم يكشفوه لأنه عنده شيء من الكذب. حديث نمرة 55 bei mir ist 56, bei euch, diejenigen, die die Übersetzung auf Deutsch haben, das ist Nummer 55, die Übersetzung von Bavaria empfehle ich nicht, weil das nicht gut ist. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib berichtet: Ich habe von dem Gesandten Allahs gelernt, lass das, was in dir Zweifel weckt, für das, was dir keine Zweifel verursacht. Nämlich Wahrhaftigkeit ist Ruhe und beruhigt. Aber Lügen macht Zweifel und macht Angst. Das heißt im Herzen. Das heißt im Herzen. Lass das, was in dir Zweifel weckt, für das, was dir keine Zweifel verursacht. Das ist das Hadith, das ist sehr bekannt, diese Überlieferung. Al-Hassan, Rasulullah alayhi, ist Enkelsohn von Propheten, Enkelkind von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Sohn von Fatima und von Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhima. Und Al-Hassan natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: mein Enkelkind, mein Sohn, ist ein Herr, ist ein Führer. Durch ihn wird Allah subhanahu wa ta'ala zwischen zwei Gruppen von Muslimen, die gegeneinander kämpfen, Frieden schaffen. Und Al-Hassan war diese Person. Und Al-Hassan ist der Führer von Jugend, er und sein Bruder Al-Hussein, die sind die Führer von den Jugend im Paradies. Er war natürlich noch jung, als er das gehört hat. Aber subhanallah, das ist auch die Erziehung in unserer Religion. Wenn man auch jung ist, da kann man lernen. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm etwas beigebracht. Er sagte: Ich habe das vom Propheten gelernt, was ich euch erzähle. Ein kleines Kind, der Prophet sagt ihm: Lass das, was in dir Zweifel weckt. Wenn wir heute einem Kind sowas sagen würden, dann werden die Leute sagen: Seid ihr verrückt? Das Kind, er versteht sowas nicht. Doch. Wenn das Kind nach den Vorschriften des Islam, nach den Grundlagen der Religion, nach den Werten erzogen wird, dann wird das Kind sowas verstehen. Wenn nicht jetzt auch, dann später. Aber das Schöne ist, er sagte ihm: Lass das, was in dir Zweifel weckt. Das wird, was weckt in dir Zweifel? In welchem? In welchen Themen? Das heißt, in allen Themen der Religion oder im Leben. Wenn etwas bei dir oder in deinem Herzen Zweifel weckt, dann lass das. Verlass das. Bleib fern davon. Und wenn dir diese Zweifel oder wenn dieser Zweifel bei dir weg ist, dann nimm, was bei dir kein Zweifel sozusagen vorruft. Du hast etwas, was Zweifel in dir weckt. Lass das. So etwas, was in dir kein Zweifel weckt. In allen Bereichen. Übrigens, dieses Hadith sagen die Gelehrten, dass diese Überlieferung oder dieses Hadith sozusagen eine Grundlage der Religion ist. Einer von vier Hadithen, die die Grundlage des Islam zusammen machen, weil das sehr wichtig ist. Und deshalb haben die Gelehrten das in allen Themen der Religion genommen, speziell in Fiqh-Themen. Das wird ihnen erlaubt und verboten. Die Gelehrten haben gesagt, ja, pass auf, was in dir Zweifel weckt, lass das. Und nimm, was in dir kein Zweifel weckt. In allen Bereichen der Religion. Und natürlich von Halal und Haram speziell. Aber für uns ist wichtig hier, was danach kommt. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ. Was man hier nicht übersetzt hat. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ. Nämlich Wahrhaftigkeit. طُمَأْنِينَ. Es gibt jetzt auf Deutsch nicht jetzt klares Wort für das Wort طُمَأْنِينَ. Aber das ist sozusagen Ruhe, Beruhigung, Ausruhe. Was, für was? Für dein Herz. Für dein Herz. Du hast Ruhe im Herzen, wenn du wahrhaftig bist. Wenn du die Wahrheit sagst. Wenn du Wahrhaftigkeit hast. In allen Bereichen. Aber wenn du lügst, dann wirst du kein ruhiges Herzen haben, sondern dein Herz wird verzweifelt bleiben. Und du wirst viel Zweifel auch bei den anderen haben. Das haben wir heute in unserem Leben leider bei den meisten Leuten. Weil eine Person selber lügt, die denkt, dass die anderen alle lügen. Oder weil eine Person selber Haram macht, der denkt, dass alle Haram begehen. Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Du kannst dich nicht als Maßstab für die Leute nehmen. Aber die Sache ist so hier, für uns ist wichtig, barakallahu fikum, hier diese zwei Wörter. Ich komme dann zurück zu diesem Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka au Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Beide sind richtig. Beide sozusagen Wörter mit Dhamma oder mit Fatha ist richtig. Was bedeutet das? Das bedeutet allgemein, du hast manchmal Sachen oder du hast manchmal Fälle in deinem Leben, du hast Zweifel dabei. Du hast Zweifel dabei. Was ist dein Zweifel? Es kann sein, dass das verboten ist. Es kann sein, dass das schlecht ist. Dann hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Grundlage erstmal dieses Themas zu betrachten und zu diskutieren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Wenn die Grundlage dann Haram ist, dann bei Zweifel Angelegenheiten verlässt du das. Oder du sagst, ich weiß nicht, ob das Halal oder Haram ist, aber wir reden hier über Themen, nicht jetzt über religiöse Themen. Religiöse Themen, das ist klar, du brauchst immer Beweise. Du brauchst immer Beweis, wenn du jetzt beten willst oder nicht beten willst, du brauchst Beweis, weil das Religion ist. Du kannst nicht von deinem Kopf etwas in der Religion machen. Wir reden allgemein jetzt über solche Themen. Halal, Haram. Zweitens, du sagst, ich fürchte Allah. Und vielleicht ist das erlaubt. Aber ich verlasse das. Weil es Zweifel aufweist. Oder du sagst, ja, weil das verzweifelt ist, oder es gibt Zweifel, ich kann das nehmen und ich kann das tun. Aber der Gläubige ist derjenige, der viel von Halal, von Erlaubten verlässt, weil er Angst hat, etwas von Haram zu begehen oder zu machen oder zu essen und so weiter und so fort. Das ist der Gläubige. Man ittaqa shubhat, faqad istabra ala dinihi wa 'irdihi. Derjenige, der diese zweifelhaften Angelegenheiten verlässt, diese Person schützt seine Ehre und seine Religion. Diese Person schützt ihre Religion und ihre Ehre. Und das sollte der Moslem sein. Die Sahaba haben 9 Zehntel von Erlaubten verlassen, als sie nur ein bisschen Zweifel bekommen haben, es könnte Haram sein. Es könnte etwas dabei sein, was nicht in Ordnung ist. Aber schaut mal unsere Lage heute. Wenige Leute machen das. Wenige Leute suchen nach und sagen, okay, das ist hier zweifelhaft, ich will das nicht. Aber mit Wissen, mit Wissen. Nicht, dass eine Person kommt und sagt, ja, das ist verboten. Das soll nicht einfach, weil ich bekomme Zweifel. Ich habe eine Firma und er hat eine Firma. Und dann sage ich den Leuten, ja, die sollen von ihm nicht kaufen. Aber Leute, seine Produkte sind verboten, weil drin Schweinfleisch ist. Dann kommen die Leute, ja, Zweifel, wir wollen nicht essen. Aber nein, das ist wissenslos, weil das mit einer Behauptung verbunden ist. Deshalb, Barakallahu fikum, wir reden hier im Bereich des Wissens. Es gibt manche Sachen zum Beispiel. Ich gebe ein Beispiel. Gelatine. Manche Gelehrten sagen erlaubt, andere Gelehrten sagen nicht erlaubt und so weiter. Und es gibt eine große Diskussion bezüglich Umwandlung. Du siehst diese große Diskussion, Umwandlung, nicht Umwandlung. Es gibt diese unwirklichen Zweifelhaft. Den kann ich verlassen. Wenn du kein Gelatine isst, wirst du sterben. Ist Gelatine Notwendigkeit? Bei manchen ja. Ja, natürlich. Sonnenstudio. Ist das Notwendigkeit? Schwimmbad. Ist das Notwendigkeit? Oder etwas anderes? Musik? Oder, wenn man sagt, auch diese islamische Musik, diese neue Sache, weil man sagt, ja, zweifelhaft ist, obwohl das mit Klarheit verboten ist. Aber trotzdem. Wo ist die Notwendigkeit in diesen Sachen? Und subhanallah, schaut mal den Unterschied. Damals die Sahaba, wenn sie nur etwas zweifelhaft haben, dann sagen sie, nein, das wollen wir nicht. Etwas. Aber heute, la hawla wa la quwwata illa billah. Außer bei manchen Leuten, die sind sehr wenig, die Allah subhanahu wa ta'ala verstehen. Das heißt, für uns ist wichtig hier, wir müssen das verinnerlichen, verstehen, was hier gemeint wird. Wahrhaftigkeit macht dein Herz ruhig. Warum? Weil du nicht zu verbergen hast. Weil du hier im Herzen klar bist. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keinen Zweifel zu haben. Aber wenn du lügst, dann weißt du im Herzen, aha, ich habe etwas Falsches. Deshalb bist du immer im Zweifel. Wenn die Leute das wissen, was werden sie von mir denken? Was werden sie mir sagen? Wie wird die Sache sein? Und dann hast du hier, dann wird dein Herz unruhig. Und du hast keine Ruhe im Herzen. Das ist nicht nur, das ist im Thema Sadaq jetzt, im Thema Wahrhaftigkeit. Es gibt auch in anderen Themen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa an Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان يأمرنا أو قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يا صلة الأرحام حديث متفق عليه. القصة مشهورة بارك الله فيكم في قصة أبي سفيان مع هرقل. وهرقل هو عظيم الروم ملك النصارى. كان هرقل ملك النصارى وكان في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سأل هرقل هل من أحد من قوم هذا الرجل في الشام؟ فكان في ذلك الوقت أبو سفيان وجماعة من قريش كانوا هناك، فدعاهم وجعل فسألهم من أقرب الناس إليه، فقال أبو سفيان أنا، فجعل أبو سفيان في الأمام وجعل الجماعة من قريش الذين كانوا معه خلفه، وأتى بالمترجم وقال له سأسأله فإن كذب الآخرون ماذا يفعلوا؟ يعطوه إشارة أن أبو سفيان يكذب. وكانت هنا مقولة لأبي سفيان عظيمة، يعني في أحد الأسئلة التي سئلها أبو سفيان كان يريد، قال والله يعني لو كان يستطيع أن يكذب لكذب، ولكن الكذب كان عندهم عيب، كان عيب عظيم أن يكذب فما كذب، وكان كافر وكان عدو النبي صلى الله عليه وسلم وما كذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله السلام. فكان ذلك طبعا قبل إسلام أبو سفيان، لأن أبو سفيان رضوان الله عليه أسلم وحسن إسلامه وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. انتبهوا لهذه المسألة مهمة، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، هو وأسلمت زوجه هند، وأسلم ابنه معاوية وابنه يزيد، مو ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان، وكان أيضا والي من الولاة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل أبو سفيان على هرقل صار يسأل هل كان يقول في ذلك قبله أحد فيكم، هي 10 أسئلة، سأله 10 أسئلة، ومن بين الأسئلة قال له ماذا يأمركم، يعني ماذا يقول لكم هذا النبي؟ فقال اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. وطبعا بارك الله فيكم، هذه دعوة التوحيد، لأن كل نبي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، كل الأنبياء ما في نبي إلا جاء. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء كانوا يأتون بدعوة التوحيد وكانوا يدعون إلى التوحيد. فأولا تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، ليش؟ لأنه كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدوا الأصنام ويعبدوا الشجر والحجر، و يعني حتى وصل بهم الأمر إلى عبادة أمور كثيرة والإشراك بالله سبحانه وتعالى في قضايا عظيمة، مع أنهم كانوا يعرفون من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فانتبهوا بارك الله فيكم، أن نقول أن أهل مكة كانوا من أهل الفترة هذا قول غير صحيح عند المحققين من أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم هذا القول بارك الله فيكم غير صحيح، أن أهل مكة من أهل الفترة، أهل الفترة إنما أهل مكة كان عندهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام وكانوا يعرفون عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن أشركوا في الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وتركوا ما يقول أباؤكم، يسطع بالحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا ماذا يقول أباؤكم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهذا، أو أمرنا بها عفوا. يعني إذا كان يفعل فاحشة، يفعل شيء، يقول هكذا وجدنا آباءنا، هكذا وجدنا، نفس الكلام الذي نسمعه اليوم والعياذ بالله في بعض البلاد، تقول له هذا لا يجوز، هذا حرام في دين الله، يقول طيب كل بلدنا يفعل هذا الأمر، الآن أنت تعلمنا؟ نحن من 70 سنة نفعل هذا الأمر، نفس الكلام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله إليكم، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له الذي قاله الآباء. فذلك كان دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتترك دين آبائك وسفهت دين آبائك وأجدادك؟ نعم، آباءنا وأجدادنا إذا كانوا من أهل الخير نسأل الله يرحمهم واجعلهم في الجنة، أما إذا كانوا من أهل الشر ومن أهل الضلال ومن أهل الكفر فلا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نفعل لهم يعني؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فذلك قال تعالى مكذبا لهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، كيف الله يأمركم بالفحشاء؟ فالحاصل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوا ماذا يقوله آباؤكم في عبادة الأصنام، في مسألة الفحشاء، في مسألة المنكر، في هذه القضايا كلها. ثم قال وكان يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصلاة يأمرهم بالعبادة، لأن الصلاة صلة العبد بينه وبين ربه، وهو آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة ليست فقط كما يظن البعض حركات يقوم بها، مثل ما قال أحد المتفلسفة في زماننا عليه حركات رياضية، نسأل الله السلامة. الصلاة ليست حركات رياضية، في كل حركة في الصلاة عبادة، وفي كل قول في الصلاة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأمرنا بالصدق، يأمرنا بالصدق كما ذكرنا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق مع الله وصدق مع عباد الله. صدق مع الله، الصدق مع الله ما هو؟ أن تكون نيتك خالصة لله وما تكذب في نيتك، وأن تتعلم دينك وأن تطبق دينك كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأن لا تغير دينك ولا تكذب على الله ولا تكذب على الرسول. أما الذي يفتي بغير علم هذا يكذب على الله وهذا يكذب على الرسول، فنسأل الله السلام. والصدق مع العباد هو إعطاء الناس حقوقهم ومطابقة الخبر الواقع والعفاف، العفة، عفة عن شهوة الفرج وعفة عن شهوة البطن. يعني أن يبتعد الإنسان، العفاف ما هو؟ أن تبتعد عن الزنا وأن تبتعد البصر، إطلاق النظر، منها الاختلاط، منها والعياذ بالله النظر إلى المحرمات والكلام والمبالغة في الكلام مع النساء إلى غير ذلك. هذا كله يقود إلى مثل هذه الأمور. وبارك الله فيكم، العفة عن شهوة البطن، يعني أن يكون الإنسان عنده عفاف وكفاف في شهوته الذي قسم الله سبحانه وتعالى يأكل، وليس أن تقوده شهوة البطن حتى يقع في الحرام، فنسأل الله السلام. وهو كذلك العفاف عما في أيدي الناس، ترك ما في أيدي الناس، لذلك قال تعالى: هم فقراء، ولكن قال فيهم تعالى: سبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هو فقير مسكين ما عنده، ولكنه لقوة إيمانه ولعفافه ولصبره ما يسأل الناس، ما يسأل الناس وما يسأل أحدا من الناس. قال: ويأمرنا بالصلة، يأمرنا بالصلة، أي الصلة التي تصل بها ما أمرك الله سبحانه وتعالى، وهي صلة الرحم، صلة الرحم، الصلة مع الأقارب. والصلة جاءت في الكتاب والسنة غير مقيدة، حتى لو كان الأقارب ليسوا من المسلمين فعلى الإنسان أن يصلهم، طبعا هذا عام. فهذا الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيره كثير كله خير، ولكن الشاهد من هذا الحديث يأمرنا بالصدق، يأمرنا بالصدق، مع أن العرب قبل الإسلام كان عندهم مسألة الصدق، ما كان عندهم كذب. أما نحن في زماننا فأسأل الله السلامة، والله ما بعرف هل نحن عرب، ما شفت هذه. إيه، وأما قضية يعني الالتزام بأمور الإسلام فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم، حديث نما زيبن فمسك باي مية، حديث نما زيبن فمسك، بس natürlich eine große Geschichte und das war Heraklios, der Oberhaupt der Römer damals, als mit Abu Sufyan gesprochen hat und gefragt hat, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Sachr ibn, der hieß so, Sachr ibn, Herakleios ihn fragte, was befiehlt euch? Oder womit befiehlt er euch? Was sagt er euch? Das wird der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sagte, er sagte uns, U'budullah wahdah, dient Allah allein und einzig, allein. Betet nur Allah an. Wala tushriku bihi shay'a. Und beigesellt neben Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts. Oder mit Allah. Oder das bedeutet, ihr sollt niemanden wie Allah stellen. Oder gleich Allah. Oder aus Allah und so weiter. وَتُرُكُوا مَا يَقُولُ أَبَاءُكُمْ Und verlässt, was eure Väter und Vorväter sagen. Also was schlecht ist, was falsch ist. Und er befiehlt uns, dass wir mit, oder er befiehlt uns mit Gebet, Wahrhaftigkeit. Gebet, Wahrhaftigkeit, züchtig zu bleiben und Verwandtschaftsbande zu achten. Das waren einige Befehle von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diese Geschichte natürlich ist eine bekannte Geschichte. Und das war, wir wissen natürlich, Abu Sufyan, bevor er Muslim gewesen war, er war kein Muslim, Abu Sufyan. Und er war ein Führer von Mekka. Er hat gegen den Propheten auch gekämpft. Aber später hat Abu Sufyan den Islam angenommen. Seine Frau Hind auch. Und seine beiden Söhne Yazid und Muawiyah haben den Islam angenommen. Und Abu Sufyan war dann der Provinzleiter von Najran. Zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu. Das bedeutet, man könnte niemals sagen, dass Abu Sufyan nach seinem Islam schlecht war oder sowas. Sondern der war gut geworden, Radwanullah alayhi. Aber vor seinem Islam war er auf einer Reise mit einer Gruppe von Quraysh, von Mekka. Die waren in Syrien, Damaskus al-Sham. Und dort war Herakleios. Und in dieser Zeit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Botschafter an Herakleios geschickt, mit einem Brief. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Herakleios zum Islam eingeladen. Eingeladen zum Islam. Als Herakleios den Brief bekommen hat, er sagte, wer gibt es hier in, oder welche Leute sind verwandt mit diesem Mann? Und gibt es überhaupt Leute, die ihn kennen? In dieser Zeit war Abu Sufyan dort. Da hat man gesagt, Abu Sufyan und seine Leute. Herakleios hat Abu Sufyan geholt und die Gruppe, die Delegation, die mit ihm war. Er hat Abu Sufyan vorne, er hat gesagt, wer ist am meisten verwandt oder am engsten verwandt mit ihm, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sagte, ich. Sagte, Herakleios, du bleibst vorne, hinter dir sind die Leute, hinter dir sind die Leute, die deine Delegation. Und er hat dem Übersetzer gesagt, Dolmetscher, wenn ich ihm eine Frage stelle und er lügt dabei, die Leute, die hinter ihm sind, sollen ein Zeichen geben, dass er die Wahrheit nicht sagt. Aber Abu Sufyan hat nicht gelogen. Er war kein Muslim, ja. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, bei Allah, wenn Lügen keine Schande für mich wäre, dann hätte ich gelogen. Wenn Lügen keine Schande wäre, dann hätte ich gelogen in diesem Fall. Aber er könnte das nicht machen. Subhanallah. Subhanallah. Das heißt auch, der hat nicht gelogen, trotz dass er kein Muslim war. Und wir reden über Wahrhaftigkeit und über Wahrheit sprechen. Aber weil dann hat Herakleios Abu Sufyan Fragen gestellt. Die waren 10 Fragen. 10 Fragen. Er hat ihm gesagt, gab es jemanden, der sowas gesagt hat? Gab es jemanden, der sowas vor ihm gesagt hat, der sagte nein. Gab es jemanden in seiner Familie, der König sein wollte, der sagte ihm nein. Die Leute, die ihm folgen, sind die Leute, die reich sind und die Macht haben, oder sind die sozial schwach sind und arm? Er hat gesagt, sozial schwach und arm. Werden diese Leute mehr oder weniger? Die werden immer mehr. verlassen Sie die Religion, weil Sie damit nicht einverstanden sind? Fragte ihm, nein, keiner hat die Religion verlassen. Er hat ihm gesagt, hat er seinen Vertrag mit euch widersprochen oder hat er was gemacht? Er hat gesagt, nein. Dann sagte ihm, was sagt er euch? Der sagte ihm diese hier Wörter. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيء دينت نور الله بيتت نور الله ان übrigens die Leute von Mekka die haben Allah angebetet aber die haben Vermittler genommen die haben diese Götzen die haben gesagt diese Götzen sind Steine oder Bäume oder die sind Menschen aber wir wissen das aber wir nehmen diese Leute als Vermittler zwischen uns und Allah wenn wir von diesen Leuten verlangen dann werden wir näher zu Allah werden Möge Allah uns bewahren. Das ist Schirk, das darf man nicht. Das macht man heute. Leider in unserem Leben mit Gräbern oder mit Verstorbenen. Manche Leute gehen zu einem Grab oder zu Verstorbenen und sie verlangen von ihm. Sie sagen nicht, oh Allah, von ihm. Und damals haben sie das mit Götzen gemacht. Und heute auch gibt es Leute, die Götzen anbeten. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah diese Leute recht leiten. Die Leute von Mekka, die haben das gewusst. Was er ihnen gesagt hat. Er sagt, la tushriku bihi, macht kein Schirk. Was ist Schirk? Dass man jemanden wie Allah subhanahu wa ta'ala macht in der Anbetung. Oder dass man etwas von Anbetung, von Gottesdienste nicht an Allah richtet, sondern an eine andere Person, Gegenstand. Und das darf man nicht. Wenn du Bittgebet machst, dann direkt zu Allah, nicht zu den Leuten. Wenn du betest, dann zu Allah, nicht zu anderen und so weiter. Das ist kein Schirk. Aber Schirk ist, dass du zum Beispiel Bittgebet machst, aber du machst zwischen dir und Allah ein Vermittler. Dann sagt er, وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ أَبَاؤُكُمْ Und verlasst das, was eure Eltern euch sagen. Was haben sie, ihre Vorväter und Väter gesagt? Die haben gesagt, wir haben unsere Vorväter so gesehen, unsere Großväter so gesehen, sie haben Götzen angebetet und wir beten das weiter an. Oder sie haben gesagt, ja, Allah will von uns, dass wir schlecht machen, dass wir übel tun. Allah sagt ihnen, nein. Nein. Allah befiehlt niemals, dass man Schlechtes macht, dass man Unabscheuliches tut. Allah befiehlt mit Gutem und nicht mit Schlechtem. Und das ist natürlich sehr stark vom Propheten Muhammad s.a.w. tapfer. Er ist einer. Und die Mekkaner sind ein Volk. Und er kommt zu ihnen und sagt, das ist, was ihr sagt, falsch. Und Allah, was Allah sagt, ist die Wahrheit. Aber natürlich mit Weisheit und mit richtiger Methode. Und dann, er befiehlt uns, dass wir beten. Das Gebet ist am wichtigsten in unserer Religion nach La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber das Gebet ist nicht, dass man nur Bewegungen macht. Nein, diese Bewegungen müssen für Allah sein. Und da muss man das richtig beten. Und dein Herz muss mit Allah verbunden sein. Und du musst das Gebet richtig lernen, wie der Prophet Muhammad Rasulullah uns beigebracht hat. Weil das deine Beziehung zu deinem Schöpfer ist. Und in unserem Gebet, wir sind am nächsten zu Allah in unserer Niederwerfung. Und wir sind mit Allah in dem Gebet. Und du betest vor Allah nicht für die Leute. Aber leider heutzutage, wie die Sache geworden ist. Für manche ist das Gebet nur sozusagen eine Routine geworden. Beten und fertig. Das Gebet muss dich beeinflussen, in deinem Leben bewirken, indem du besser wirst. Aber wenn dein Gebet diese Funktion bei dir nicht vorruft, dann gibt es einen Fehler bei dir. Durch das Gebet änderst du dein Leben zum Guten. Dann sagt er, was-Sidq. Und das ist natürlich unser Beweis. Was-Sidq. Er befiehlt uns, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir nicht lügen. Ein Muslim darf nicht lügen. Egal was passiert. Wal-Afaf. Was bedeutet Al-Afaf? Dass du das verlässt, was du willst, weil das nicht in Ordnung ist. Du willst etwas tun, aber weil das nicht in Ordnung ist, dann verlässt du das. Und La'afaf, das bedeutet züchtig zu bleiben, sind zwei. Verlassen, was bezüglich deinen Begierden nach anderen Geschlecht ist. Ob du Mann bist, dann hast du Begierde bezüglich Frauen, ob Frau, dann bezüglich Männer. Das zu verlassen, weil das ohne, wenn das erlaubt ist. Wenn das erlaubt ist, dann kein Problem. Aber wenn das verboten ist, dann verlässt du das. Und alles, was dazu gehört, deine Blicke, musst du senken. Deine Keuschheit musst du schützen. Du sollst nicht viel, als Mann jetzt mit Frauen zusammenkommen oder eine Frau mit Männern zusammenkommen. Weil diese Gefühle dann, die werden sozusagen langsam und langsam schmelzen und schmelzen. Da gibt es Probleme. Und natürlich auch nicht, dass du gierig bist nach Essen und Trinken und sowas und dann machst du Haram. Der Prophet sagt, nein, bleib so. Und sei bescheiden in deinem Leben und sei einverstanden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Und dann, was-Sila. As-Sila, das ist, dass du deine Verwandtschaftsbande, die Beziehung zu deiner Verwandtschaft pflegst. Weil damals, die Leute dort in Mekka und so, die haben das gebrochen und einer hat gesagt, das ist nicht mein Sohn mehr, das ist nicht mein Sohn und so weiter. Aber das dürfen wir nicht in unserer Religion. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen das beigebracht. Das ist die Religion des Islam. Und so hat der Prophet Muhammad s.a.w. von den Leuten verlangt, dass sie die Wahrheit sagen, dass sie den einen einzigen Gott anbeten, dass sie gut zu den anderen sind, dass sie die Beziehungen zur Verwandtschaft pflegen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah subhanahu wa ta'ala beten und so weiter. Aber für uns natürlich ist wichtig hier, dieses Wort, ya'muruna bis-sidq, das heißt in deiner Religion, in unserer Religion, wir Muslime, wir müssen die Wahrheit sagen, wir dürfen nicht lügen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك morgen بارك الله فيكم machen wir weiter mit dem Unterricht inshallah und wir haben morgen inshallah subul assalam wir machen Thema das Gebet weiter wir lernen noch über das Gebet über verschiedene Gebete reden wir und dann machen wir weiter غدا ان شاء الله نكمل باذن تعالى في من كتاب سبل السلام ونتابع في مباحث الصلاه فصلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم للخير الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا في بيت يتعشى by us